Ja, schönen guten Morgen. Das waren eben die drei Heidelärchen aus Bisping mit dem Bassist aus Schneverdingen hier. Ja, ich habe heute wieder so ein Thema, was so, ja, ich habe eben überlegt, eigentlich ist das, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das fiel mir so auf. Es waren ganz, ganz tolle Lieder, die wir eben gesungen haben, auch die Lesung, die du eben gelesen hast, alles positiv. Ein Gott, den wir haben, so wie wir es eben auch gesungen haben, wohin sollen wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Und wenn ich das in unseren christlichen Gemeinden so sehe, scheint es so zu sein, dass woanders viel mehr Glück vorhanden ist, oftmals wie bei uns. Wir haben Gebete, wir haben Lieder, wir haben Psalmen, wir haben so viele tolle Sachen, und irgendwie schrumpfen unsere Gemeinden ständig zusammen. Auch wenn man sich im Kollegenkreis umsieht, ist es ja wirklich so, da springt noch ein Christ mal durch die Gegend und ganz viele andere scheint es nicht mehr zu interessieren. Wir haben gesungen, ein Gott, der ja auch dieses, was wir können nicht begreifen, was damals am Kreuz geschehen ist, was Jesus für uns getan hat. Und trotzdem ist es so, dass es ja scheinbar überhaupt keinen mehr interessiert, was eigentlich damals passiert ist. Ist es wirklich so, dass es so ist, dass wir Gott vertrauen können, jeden Tag neu? Dass wir mit ihm gehen, wie du auch eben vorgelesen hast, kein Unglück unser Haus erreicht? Wenn wir nur fest dran glauben, ist das so? Oder laufen wir irgendwen welchen Sachen von früher hinterher, was uns überliefert worden ist, und hat das für unser Leben noch Gültigkeit? Ich frage mich das manchmal, weil es ja so ist. Es ist ja augenscheinlich so, dass in unserem Land, vielleicht auch in vielen Stellen in Nordeuropa, das überhaupt nicht mehr dran ist. Der Glaube überhaupt keine, ja gar nichts mehr hat. Es sind so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und ich habe, ja, wir beide hatten Dienstag telefoniert und ich habe über mein Leben so resümiert und ich glaube, ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass ich in meinem Leben auch gefangen war in einer Festung, also mein Inneres, weil ich immer so gut sein wollte wie die anderen. Zwar mit wenig Lernen, meinetwegen aber trotzdem gut in der Schule sein. Und immer vor Ehrfurcht zusammengebrochen bin, weil andere das eben viel, viel besser konnten wie ich, auch viel fleißiger waren. Dann wollte ich auch so fleißig sein, das klappte aber nur einen halben Tag, da hatte ich keine Lust mehr dazu. Ich wollte auch noch besser Fußball spielen wie Jens, habe ich auch nie geschafft. Aber sich so zu messen, und so ging das in der täglichen Arbeit auch. Ich kann unwahrscheinlich gut wühlen, ich kann arbeiten, ich kann malochen wie so ein Pferd. Aber so technische Sachen gehen mir einfach ab. Habe ich früher als Kind schon keine Lust zu gehabt. Aber ich wollte das können. Und ich habe mich immer mit anderen Leuten verglichen. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist das seit, ich sag mal, anderthalb Jahren, habe ich seit einem Jahr, ich will nicht übertreiben, habe ich eine Gelassenheit bekommen, dass ich mich freue, das habe ich zwar schon früher gemacht, auch bei der Arbeit, mich freue über Leute, die wirklich was drauf haben. Und ich habe festgestellt, ich habe auch ganz viele Sachen, die ich kann, und dass es eine Ergänzung ist. Aber wenn man sich das vorstellt, gefangen zu sein ich vergleiche das mal mit so einer Festung in meinem Leben. Und ich hätte das gerne eingerissen. Ich wäre auch gern gelassener gewesen. Ich hätte mich auch gern mehr angestrengt und hätte gerne mehr gelernt, um einfach vielleicht auch ein Studium zu machen oder ich weiß nicht, so wäre ich wahrscheinlich, ist egal. Aber einfach diese Sachen, ich konnte es nicht durchbrechen. Und wenn ich es durchbrechen wollte, dann stand ich da mit meinem Zahnstocher vor dieser Festung, vor dieser Mauer. Und ich sage auch ganz bewusst, da sitzt der Teufel auch hinter, der Gegenspieler Gottes. Und dann stand ich vor diesen Mauern und von oben kam herab, das schaffst du ja sowieso nicht. Du bist so eine Eiermeier, du bist so ein Eiermeier, du bist so eine Pflaume, du schaffst das ja gar nicht, du kannst es nicht. Da stand ich mit meinem Zahnstocher davor und habe da vielleicht ein bisschen gegen die Wand gepickt und da ist nie was passiert. Ich wollte gerne selber die Mauern einreißen, obwohl ich von Kind auf weiß, dass Jesus bei mir ist. Das habe ich ja irgendwie auch so übernommen. Und deshalb ist es so, meine Frage auch für mein Leben, ist es überhaupt, habe ich das übernommen und beruhige mein Gewissen, dass ich ja irgendwo Christ bin? Oder bringt mir das wirklich jeden Tag auch was? Kann ich andere Menschen anstecken damit, dass sie zum Glauben kommen? Dass sie das erkennen, dass es wirklich so ist, wie das in der Bibel steht. Ich muss mir mal eben ein Glas suchen. Mir wurden nämlich 2 Gläser eingeschenkt und ich will ja nicht, dass es für umsonst war, ne? Prost. Ist es wirklich so? Ich habe einen ganz aktuellen Fall bei uns im Betrieb. Einer meiner Lieblingskollegen hat ganz, ich weiß auch nicht, also es ist vieles auch in seiner Kindheit passiert, aber er ist ganz stark depressiv. Ganz stark depressiv. Und also der ist genauso alt wie ich und je mehr das auf den Winter zugeht, und es ist dieses Jahr besonders extrem, finde ich, je mehr das auf den Winter zugeht, möchte er gerne, kommt morgens und sagt, ich muss bei euch arbeiten, ich muss mit euch arbeiten, weil zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber ist er eine Stunde da, dann merkst du, er hat keine Kraft, er hat gar keine Power, das durchzuhalten. Ich mache mir ganz dolle Angst, obwohl ich das abgeben darf, aber ich mache mir Sorgen um meinen Kollegen. Der mir schon so viele, durch den Gott schon gesprochen hat zu mir, obwohl er das ja immer nicht weiß und ich ihm das aber sagen durfte, und der mir sehr nahe steht. Der hat sich Donnerstag krank gemeldet und am Freitag hat er gar nicht angerufen. Und ich sagte so, wir saßen mit den Kollegen beim Frühstück, wir sind ja insgesamt 5, also mit den anderen 4. Und ich sage, ich habe Angst, der meldet sich nicht. Ich habe Angst, dass er sich was antut, weil so ein Typ ist er. Er ist Pershing, wie so eine Pershing-Rakete kann der abgehen, aus dem Stand. Und dass er was ganz Unüberlegtes macht. Und wenn man sein Leben äußerlich sieht, er hat 3 Kinder, die sind alle groß. Die haben Geld ohne Ende. Die haben die können sich mal eben, er sagte neulich so, wie es ihm gut ging, ich kann mir jetzt ein Auto kaufen, ganz locker. Hat auch für seinen Sohn noch ein Auto, die haben Geld. Die haben keine finanziellen Sorgen. Er und seine Frau führen eine tolle, also ist eine tolle Beziehung eigentlich. Äußerlich gut aussehend. Und innerlich ist es so ein Drama. Und ich war froh, dass er Freitag um 12 mittags anrief. Da habe ich Gott dafür gedankt, weil ich Angst hatte. Das war wie so ein, das saß immer so auf meinem Gemüt rum. Hoffentlich tut er sich nichts an. Und mit diesem Kollegen habe ich schon ganz viele Gespräche geführt. Und wir haben schon tolle Erlebnisse gehabt, wo er eigentlich nur sagen bräuchte, ja, das ist wirklich wahr, dein Gott lebt, Krischi, dein Gott lebt. Es gibt auch nur einen Gott, aber dein Gott ist ein lebendiger Gott. Wo man sagen könnte, von der Logik her, von dem, was uns da auch passiert ist oder was geschehen ist oder über die Gespräche, er müsste es eigentlich kapieren. Warum kapiert er es nicht? Weil er alleine gegen seine innere Festung anläuft. Er sucht sich Rat er fährt immer dahin und er fährt mal dahin. Ich sage, bei dir ist auch keine Konstanz. Du musst, eine Sache musst du angreifen. Und vielleicht, ich bin da ja nicht so mit belastet. Ich versuche bloß zu helfen. Er versucht alleine mit seinem Zahnstocher diese Mauern einzureißen. Krischi, das alles wahr, sagt er, was du erzählst, das kann ich kann das verstehen, dass du daran glaubst. Aber das muss doch selber zu schaffen sein. Das muss man doch selber hinkriegen. Wir Menschen müssen das doch selber schaffen. Was sind wir für Geschöpfe? Gottähnlich und völlig versagend eigentlich. Das geht doch nicht. Das muss man alleine packen. Er rennt dagegen an. Und schafft es nicht. Und es gibt ja so viele Beispiele. Heike und ich waren Freitag auf dem Geburtstag. Eine ganz liebe Freundin von uns, alkoholkrank. Gezeichnet vom Leben. Ich habe mich Freitag richtig erschrocken. Diese Frau will das nicht. Da ist schon eine Ehe kaputt gegangen. Da ist ganz viel passiert. Diese Frau will nicht trinken. Aber sie kommt da nicht raus. Und wenn sie sagt, vielleicht auch, das schaffe ich, dann steht der Teufel oben auf der Mauer und sagt, du schaffst das nicht. Du bist doch überhaupt nichts wert. Du nimmst dir das immer vor. Was bist du für ein Versager? Könnt ihr euch da reindenken? Könnt ihr euch mitgehen? Habt ihr auch vielleicht so ein, ihr seid ja immer alle besser wie ich, der hier, sonst würde ich ja nicht hier vorne stehen. Das ist ja das Gute, dass ich hier vorne stehen darf und von meinem Leben erzählen darf und das zu einer Gemeinde oder überhaupt zu Leuten sprechen darf, die diese Last vielleicht gar nicht haben. Aber vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, ja, so ein bisschen kann ich mich da reinsetzen, versetzen. Sind Mauern da, die unser Leben klein machen. Wo Gott nicht rankommt, obwohl wir da sitzen, auch Krischi saß ja jahrelang da und hat gesungen. Herr, wohin sonst soll ich gehen? Getragen auf Engelsflügeln. Er wird dich beschützen, wo du hingehst. Und dann hat Krischi da gesessen, hat in dem Moment vielleicht das Lied auch ganz toll mitgesungen und kam der Alltag und kam vielleicht so ein Held an, der handwerklich noch da eine Koryphäe war oder beim Fußball oder frag mich, wo das war. Einer vielleicht wesentlich hübscher wie ich, ist egal. Und dann war wieder diese Mauer da. War es wieder so? Obwohl ich die Lieder gesungen habe. Obwohl ich das glauben wollte. Und trotzdem bin ich selber immer gegen diese Mauer gerannt. Immer wieder. Und seit einem Jahr darf ich wirklich sagen, diese Mauer ist ein Stück weit eingerissen. Ich merke immer mehr, und das ist nicht irgendwie so ein frommes Dödeldei, weil ich ja irgendwas auf irgendwas Positives hier mal stoßen muss, sondern es ist in meinem Leben wirklich so. Ich habe eine Gelassenheit bekommen, von Gott geschenkt, dass ich mich an jedem freue, der wesentlich mehr kann wie ich. Dass ich meinem Sohn Timmy, der wirklich dieses handwerkliche Geschick hat, weil er Zimmermann gelernt hat, und Lust hat dazu, da kann ich mich an seine Schulter mit seinen 21 Jahren lehnen und kann sagen, ey, ich finde das so geil, dass du das kannst. Und ich helfe dir, ich halte die Latten fest, mach du den Rest. Toll. Mein Sohn Janni, der immer irgendwie unseren Computer wieder auf Vordermann bringt, der die Handys alle, wenn Fadi wieder nicht weiß, was damit los ist, weil wieder irgendwas aufblinkt. Janni sagt, komm Papa, ich habe es dir zwar schon 20 Mal erklärt, aber toll. Meine eigenen Kinder. Meiner Frau zu sagen, wie toll sie ist, weil sie einfach nicht so wie ich das neulich gesagt habe mit meiner stillen Zeit, hier so zack, zack, zack, das, in meinem Leben muss das immer bam, bam, bam, da ist ein Problem, machen wir weg. Dirty ist wesentlich gelassener. Was bin ich stolz auf sie, dass sie so ist, dass Gott, ich bin ja noch viel stolzer auf meinen Gott, der uns zusammengebracht hat, der diesen verrückten Vogel einfach eine gelassene Frau an die Seite gestellt hat. Das ist für mich das größte Geschenk. Und so ist das mit meinen Freunden auch. Da sind Leute, die haben wesentlich mehr Geld wie wir. Aber ich bin dankbar, dass ich Freunde habe, die da nie sagen, hier, guck mal, was ich alles habe. Nein, jeder ergänzt den anderen. Toll, freue ich mich riesig drüber. Aber das hat lange gedauert, bis diese 52 Jahre dauert so ein Scheiß, bis meine Mauern eingerissen waren. Weil ich selber wollte. Nochmal zu meinem Kollegen, mein Kollege Uli, ich habe Angst um ihn. Ich habe scherzhafterweise, und das hatte ich hier auch schon mal gesagt, ich habe gesagt, bevor wir in Rente gehen, taufe ich euch alle in der Örz und ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Nicht, weil ich mir irgendwie sowas vorgenommen habe. Ich möchte, dass er den lebendigen Gott erlebt. Und ich will nicht aufdringlich sein. Ich will nicht sagen, jeden Tag irgendwie ihnen Bibelvers um Ohren hauen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur und bete darum, dass Gott seine Mauern durchbricht, dass er irgendwann dieses erkennt. Und wir vielleicht zusammen auch auf die Knie gehen können und den Gott und Gott anbeten dafür, dass er die Mauern bei ihm einreißt. Ich bete dafür. Aber genau das ist mein Thema. Genau das ist mein Thema. Und jetzt kommt eine ganz tolle Geschichte, die habe ich gestern Abend, weil ich mit meinem Nachbarn saß, ich noch zusammen, haben wir noch ein kleines lecker Bierchen getrunken auf der Terrasse bei uns, schön eingeheizt. Ich bin im Moment Strohwitwer und er hat das mal ausprobiert, wie das ist, ob die Kinder alleine schlafen, braucht er bloß über die Straße zu gehen mit Handy und so. Und er erzählte von seiner kleinen Tochter. 9 Jahre alt, und die hat Angst nachts. Nicht nachts, also, aber sie hat Angst, oft einzuschlafen. Weil es dunkel ist und weil sie irgendwie, obwohl sie in einem christlichen Elternhaus und die Eltern wirklich total lieb sind und beten mit denen und alles. Und trotzdem hat sie Angst, dass irgendwo im Dunkeln doch einer steht und ihr was antut. Oder sagte mein Nachbar auch, ich weiß nicht, woher sie das hat, aber das haben Kinder vielleicht, im Dunkeln Angst. Und dann sagte er auch, da kannst du nicht kommen und sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Doch, das so nicht. Aber schlaf ruhig ein. Alles gut, alles gut. Und dann hat er zu ihr gesagt, weil er das in seinem Leben auch erlebt hat, Jesus er war jetzt auf Flugreise, sagt er, zu so einem Meeting von seiner Firma, und er hatte Angst, wirklich Angst. Und sagt er, ich bin dann aber über die Gangway zu diesem Kram, zu dieser Stadt dahin gegangen, aus dem Flugzeug raus, und habe gespürt, Jesus ist genau neben mir. Ich gehe hier nicht alleine. Ich gehe nicht alleine über diese Gangway zu diesem Meeting hin. Jesus ist da. Und das hat er seiner Tochter auch erzählt. Emma sagt da, du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist wirklich hier. Der sitzt da neben dir am Bett auf dem Stuhl. Und der hat noch Engel darum gestellt, denn die passen alle für dich auf. Und dann sagte sie, du und Papa, ist das so, dass Gott hier so eine kleine Schutzmauer um mein Bett rum baut? Eine Mauer. Ja, sagt er, das ist so. Der passt auf dich. Ich habe bislang von der negativen Mauer gesprochen. Und Klein Emma, das fand ich so schön, dieses Bild, Gott baut seine Schutzmauer auf, dass kein Feind mehr durchkommen kann. Und dann sagt er, das Tolle ist, Emma ist einfach eingeschlafen dabei. Friedlich. Ich finde dieses Bild so toll. Wir Menschen krabbeln und wollen unsere Mauern innerlich kaputt machen. Wir wollen es alleine schaffen. Und dieses Kindliche, was ein 9-jähriges Mädchen hat, die sich vorstellen kann, die kann sich vorstellen, Jesus sitzt da auf dem Stuhl. Ich, Dödel, kann es mir ja nicht mehr vorstellen, dass Jesus hier bei uns genau in dieser Gemeindeversammlung ist und auch zuhört. Vielleicht nachher auch sagen, Meierlein, das war alles Quatsch, was du erzählt hast. Nächstes Mal komme ich selber oder schicke einen anderen. Aber glauben wir das einfach, dass er da ist? Mauern einreißen, die uns unser Leben kaputt machen wollen, die uns hindern wollen, den lebendigen Gott zu verherrlichen. Ich habe eine Geschichte aus dem 2. Samuel mitgebracht, ich wollte die eigentlich vorlesen, aber ich erzähle viel lieber. Der König David, das ist ja sowieso mit Petrus, das sind meine beiden speziellen Freunde aus der Bibel. Und der König David ist in der Vorgeschichte König über ganz Israel geworden. Alle Stämme Israels haben ihn gewählt. Und er hatte bislang das Südreich, hat er regiert und hatte in Hebron seinen Palast stehen. Und als sie ihn gewählt haben zum Oberboss, zum König, da zieht er gegen Jerusalem, weil das seine Stadt werden soll, sein Hauptsitz. Zentral im Ganzen für Israel eben auch eine Stadt, die schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich besteht, die einmal eingenommen wurde, als Israel ins Land Kanaan eingefallen ist, aber sonst nie bezwungen wurde. Eine Trutzburg. Eine Trutzburg, das haben ja früher hier auch die Kaiser und die damals hier in Deutschland rumregiert haben und so, die haben Trutzburgen gehabt, uneinnehmbar. Mehrere Mauern drumherum, Wachtürme bis Meppen. Überall war total gesichert, keiner hatte eine Chance, da reinzukommen. Und David zieht jetzt gegen diese Stadt mit seinen Leuten. Und David könnte sagen, alter Lachs, ich bin ja wohl das Beste, was Gott hier auf diesem Erdboden je geschaffen hat. Ich bin auch ein Mann nach seinem Herzen. Ich habe die besten Krieger hinter mir. Wir haben schon alle Völker, die uns was wollten, haben wir welche auf die Mütze gegeben. Diese Stadt sollten wir ja wohl selber irgendwie angreifen können und dass wir da reinkommen. Aber David ist anders. David fragt Gott, ob das wirklich der Wille ist. Gott gibt sein Okay. Und dann zieht er dagegen an und steht vor diesen Mauern. Das muss man sich einfach auch nochmal vorstellen. Und so stand ich auch 52 Jahren vor meinen Mauern. Groß, gewaltig, uneinnehmbar. Keine Chance. Und von oben immer die Stimmen, das schaffst du sowieso nicht. Und dann bin ich mit meinem kleinen Stock da immer gegengelaufen. David könnte sagen, so, wir nehmen jetzt alles, was wir haben und Leitern und versuchen da in diese Burg reinzukommen, in Jerusalem zu erobern. Und das, was ich mit meinem Leben auch mit diesen Stimmen verglichen habe, auf den Mauern Jerusalems stehen die Soldaten und gucken, also die feindlichen Soldaten, das Volk der Jebusiter hat damals da gewohnt. Und sie verhöhnen David und seine Leute und sagen, wisst ihr was, Lahme und Blinde könnten diese Stadt verteidigen. Lahme und Blinde. Und ihr wollt hier reinkommen? Ein Witz. Schafft ihr nicht. Und auch das, was ich mit dieser Freundin, die wir Heike und ich auch haben, mit dieser Alkoholkrankheit, sie will das schaffen. Sie möchte, sie sieht auch diese Mauern. Und möchte das einfach schaffen, von der Sucht loszukommen. Und da oben stehen die, in dem Falle, die Stimmen und sagen, Lahme und Blinde, verhöhnen diese Frau. Du schaffst das sowieso nicht, du kommst da nicht raus. Du nimmst dir das immer vor, vielleicht bist du 2 Tage ohne Alkohol und dann juckt dir das wieder im Hals oder in den Finger oder du schaffst es nicht. Und so könnte David sagen, na, versuchen kann ich das und lauf dagegen und verliere, wer weiß, wie viele Soldaten hier. Aber ich möchte das schaffen. Ich will das schaffen. Aber David ist, wie gesagt, anders. Und das, was Gott ihm zeigt oder Gott schickt, das steht da nicht ganz so beschrieben, muss jemand gekommen sein und sagen, hier laufen Wasserleitungen, die schon lange trockengelegt sind, unter Jerusalem längs. Das ist der einzige Weg, wie man da reinkommt. Und dann sagt David zu seinen Leuten, wir gehen durch diese Wasserleitungen hoch und dann erschlagt mir alle Jebusiter, die da sind, weil sie mir so verhasst sind, weil sie ihn so gespottet und den Gott Israels so verspottet haben. Das ist eine Lücke in der Mauer. David rennt da nicht wie so ein Irrer gegen an, sondern geht ins Gebet und hört, dass es eine Möglichkeit gibt, oder ist es vielleicht ein Wassertunnel gewesen, über einen trockenen Wassertunnel in diese Stadt zu kommen. Und das gelingt auch. Und dann wird diese Stadt eingenommen und in der Bibel steht, und David besiegte trotzdem, obwohl die oben gerufen haben, Lahme und Blinde könnten diese Stadt verteidigen. Und trotzdem besiegte David Jerusalem mit Gottes Hilfe. Und trotzdem schafft er das. Und er macht diese Stadt zu seiner Hauptstadt. Trotzdem. Das, was ich gesagt habe mit unserer Freundin, alkoholkrank, viele beten dafür, dass sie das schafft, weil man sie von früher her auch unwahrscheinlich, oder weil man sie mag. Ich weiß, dass ganz, ganz Teil Leute dafür beten. Und wir wollen daran glauben, dass Gott trotzdem diese Festungssucht besiegen kann. Nicht sie alleine. Nicht mit Hilfe von irgendwelchen anderen Spukgeschichten, trotzdem Gott. So wie Gott in meinem Leben ein Trotzdem hingesetzt hat und ich gebe dir jetzt nach diesen vielen Jahren, die du sinnlos gegen deine Mauern angerannt bist, ein Trotzdem gebe ich dir jetzt diese Gelassenheit. Und erzähl das weiter, dass du das, nicht weil du so ein toller Hecht bist, sondern dass du das durch meine Hilfe, durch Gottes Hilfe geschafft hast. Und mein Kollege, der in seinen Depressionen so gefangen ist, ich bete dafür, dass er trotzdem gesund wird. dass er den Herrn Himmels und der Erde erkennen kann. Ein Trotzdem, dass Gott ein Trotzdem hinsetzt. So wie er bei David. Und David nahm trotzdem die Stadt Jerusalem ein. Und die werden blöd geguckt haben, als er da auf mal aus dem Wasserschacht steigt. Oder seine Soldaten auch. Und da war das ganz schnell vorbei mit Lahme und Blinde. Eine Trutzburg, eine Festung besiegt. Das ist für mich so ein Bild. Und wie oft liest man auch in der Bibel, mit meinem Gott, auch gerade in dem Psalm steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja Leute, glauben wir das eigentlich, dass wir das können? Glauben wir wirklich, dass wir uns das, dass ich wirklich mit meinem Gott über eine Mauer springen kann? Dass Gott mir meine Schuld, meine ganzen Sachen wegnimmt und ich wieder auffahren kann, wie es auch im Psalm steht, auffahren mit den Flügeln eines Adlers. Frei bin. Wenn man jetzt im Herbst auch guckt, es ist ja so still, es sind ja keine anderen Geräusche mehr, außer wenn die Panzer da fahren oder wir mal von der Autobahn einen Krach haben. Sonst hörst du eigentlich nichts. Und dann hörst du die Greifvögel am Himmel, gerade bei so einem wolkenlosen Himmel, dann ziehen die da ihre Bahn und lassen sich von der Thermik höher steigen. Das ist ein Bild. So könnte das bei uns in unserem Leben auch sein. Frei von allem, was uns bislang fertig gemacht hat. Auffahren mit den Flügeln eines Adlers. Bei uns ist es meistens ein Bussard oder ein Habicht, was hier rumfliegt. Aber genau dasselbe. Frei sein. Und wenn wir dann frei wären, könnte jeder an uns sehen, dass sie auffahren wie Adler. Das müsste man eigentlich uns Christen abspüren können. Sie sind frei. Sie sind nicht mehr unbedingt, dass sie geldgeil sind, dass sie erfolgshungrig sind, dass sie selbstsüchtig sind, sondern dass sie für andere Menschen da sind, dass sie helfen, wo Hilfe gebraucht wird, wo man ein offenes Ohr wirklich finden kann. Das sind doch die Sachen, die, wenn ich frei bin, dann ist mir vieles, was auf dieser Erde wichtig ist, dann sollte mir das auch egal sein. Das ist es. Das ist es. Kann man das an meinem Leben abspüren, dass ich frei bin, dass Gott mich da auch gelassen gemacht hat? Das ist immer wieder auch ein Beten dafür und auch immer wieder auch ein Zurückfallen, weil meine Art vielleicht in vielen Sachen so ist. Aber ich weiß und ich darf das in dieses letzte oder die letzten 2 Jahre erfahren. Ich habe eine unwahrscheinliche Gelassenheit gekriegt. Das Tolle ist, nicht weil ich, wie gesagt, ich will mich hier nicht selber irgendwie hinstellen, aber dass es Menschen in meinem Umfeld merken, du bist anders geworden. Du warst schon immer ein ganz lieber und ein ganz toller und immer ein positiver und tralala und so. Aber du hast einfach noch eine, du förderst junge Leute, auch im Betrieb. Du stellst dich hinten an. Die ist das einfach, du freust dich, wenn Leute irgendwie nach vorne kommen. Wenn junge Leute mit jungen Ideen, die anderen alten Säcke sagen immer, 30 Jahre schon so gemacht, wird immer so weitergemacht. Nein, du bist anders. Du hörst dir jeden an. Jeden an, der irgendwas vielleicht auch zu verbessern hat. Toll. Aber das bin ich, ich habe zwar so eine Art, aber Gott hat mich frei gemacht. Und im Moment kann ich diese Bilder genießen, auffahren mit den Flügeln eines Adlers, frei zu sein, über den Dingen zu schweben und einfach mit dem Blick Gottes zu gucken, wie man frei sein kann. Und das bitte ich einfach für meinen Kollegen, für unsere Freundin. Und ich könnte noch ganz viele Beispiele aufzählen, wo Menschen in diesen Dingen gefangen sind. In meinem Umfeld. Das wollte ich euch mitgeben. Nehmt dieses trotzdem mit nach Hause. Mit Gott. Der kann unsere Mauern einreißen und er setzt immer ein Trotzdem dagegen. Und mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Das ist auch so, kurzes Bild nur noch, also ich mit meinen Zahnstochern an irgendwelchen Mauern und wenn Gott kommt, kommt er mit Rammböcken und alles, was er hat. Das ist eine ganz andere Macht, die dahinter steckt. Dieses Bild finde ich auch so gut. Ich kratze da irgendwie am Putz dieser Mauer rum und Gott kommt mit allem, was er hat. Vertrauen wir doch auf diesen Gott, von dem wir so toll gesungen haben, den wir gelobt haben, Und lass das uns auch in der nächsten Woche und einfach auch in unserem ganzen Leben weitermachen so. Das wäre schön. Amen.